Kapitel 17. Das Mysterium. Doch erst einmal wird es mysteriös. Und zwar gleich doppelt, wenn nicht dreifach. Zuerst meldet sich Heiko Breuer, der mit der Freilegung der in einer separaten Grube deponierten mutmaßlichen Hirschmaske beschäftigt ist. Es handelt sich nicht um eine Maske, es sind zwei. Der für eine verlagerte Geweihsprosse gehaltene Teil besitzt nämlich einen eigenen Schädelansatz. Wir haben es mit zwei gleichgestalteten Geweihmasken zu tun. Bei beiden waren die Stangen stark gekürzt, beide trugen auffällige Schnittspuren. Bei der besser erhaltenen könnte es sogar sein, dass sie Durchbohrungen zur Befestigung aufweist. Angesichts des keksartigen Erhaltungszustands ist das aber bisher nicht definitiv zu entscheiden. Die Masken lagen so hintereinander, dass ihre Schädelbasen zur Schamanin wiesen. Das bringt die Arbeitshypothese ins Wanken, dass es sich um die Hirschmaske der Schamanin handeln könnte. War die zweite für das Kind gedacht? Kaum vorstellbar. Kinderbeigaben sind in der Regel kleiner dimensioniert. Es spricht einiges dafür, dass die beiden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert niedergelegt worden sind. Die separate Grube ist deutlich flacher, in den Boden eingetieft und enthielt anders als das Hauptgrab nicht die geringste Spur von Rötel. Mittlerweile sind auch die neuen Ergebnisse der zweiten C14-Datierung eingetroffen. Diesmal war die Probe an der Unterseite des Geweihs genommen worden. Trotzdem sind auch dort nur 0,3% Kollagen erhalten. Um zu wirklich belastbaren Aussagen zu kommen, braucht es mindestens 0,5%. Deshalb ist dem Ergebnis nicht zu trauen. Die Probe lieferte ein Datum um 6200 vor Christus. Das mag auch keiner der Beteiligten glauben, denn das würde bedeuten, dass die Masken mehr als 7 oder 8 Jahrhunderte nach der Schamanin bestattet worden wären. Das ist kaum vorstellbar. Denn als die Masken mit direktem Bezug zum Grab deponiert wurden, musste erstens noch bekannt gewesen sein, dass hier eine Schamanin lag und zweitens, wo sich das Grab genau befand. Dass solch konkretes Wissen sich in einer schriftlosen Welt über einen so langen Zeitraum erhalten hatte, erscheint unwahrscheinlich. Deshalb wird beschlossen, eine dritte Probe zu nehmen, diesmal von der Unterseite des Schädelstücks. Wenigstens in der Tendenz bestätigte die Probe die archäologische Vermutung, dass die Hirschgeweihe aus dem Mesolithikum stammen. Immerhin gibt es Hinweise, dass mesolithische Gräber mittels eines Holzpfahls sichtbar gemacht waren. Insofern ist es nicht abwegig anzunehmen, dass die beiden Masken später dort abgelegt wurden, wenn auch nicht 800 Jahre später. Tatsächlich hat der Ausgräber Andreas Siegel eine Handbreit neben dem Grab ein Pfostenloch nachweisen können. Vielleicht ragte hier ein verzierter Pfahl empor und markierte das Grab. Haben spätere Schamanen an diesem exponierten Ort über der Saale ihre Masken deponiert? Um ihre Ahnen zu ehren? Dann wäre das Grab zu einem Erinnerungs-, einem Kraftort geworden, den die Menschen wiederholt aufsuchten, um Hilfe zu finden.